Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Verse 3, the Apostle John continues to exhort us. In Vers 3 ermahnt uns der Apostel Johannes weiter. True love for God means obeying his commands, and his commands don't weigh us down as heavy burdens. Wahre Liebe zu Gott bedeutet, dass wir seine Gebote befolgen und seine Gebote drücken uns nicht wie schwere Lasten. Isn't it interesting what John is telling us here? Ist es nicht interessant, was Johannes uns hier sagt? That he said to obey the commandments of God is not a heavy burden, it's not hard. Er sagt, dass es keine schwere Last ist, den Geboten Gottes zu gehorchen. Es ist nicht schwer. I remember when I used to read this when I was a young man. Ich erinnere mich daran, wie ich das als junger Mann gelesen habe. Because I used to love to read the Bible even though when I was a young man. Denn ich habe schon damals gerne in der Bibel gelesen. And because I misunderstood this completely and I lived in religion. Und wie ich es völlig missverstanden habe, weil ich in der Religion lebte. And I believed that to obey the commandments of God means to obey all of the laws and the rules and the regulations. Ich glaubte, dass das Befolgen der Gebote Gottes bedeutet, alle Gesetze, Regeln und Vorschriften zu befolgen. Even the man-made rules and laws I believe you have to keep. Ich glaubte, dass man sogar die von Menschen gemachten Regeln und Gesetze einhalten müsste. And some of the man-made rules, some of those churches had, are heavier than even the 613 commandments. Einige der von Menschen gemachten Regeln sind sogar schwerer als die 613 Gebote. At least that's what I felt like. Zumindest empfand ich das so. And I remember I read that and I kept thinking, no, John doesn't know what he's talking about. Ich erinnere mich, wie ich das las und dachte, nein, Johannes weiß nicht, wovon er spricht. I mean, John is saying that to keep his commandments are not a heavy burden that weighs us down. It's very heavy. I can't do it. Johannes sagt zwar, dass das Halten seiner Gebote keine schwere Last ist, die uns niederdrückt, aber für mich ist es schwer. Ich schaffe das nicht. And I can honestly tell you, as a young man in my late teenage years, in my early 20s, I really wanted to be a very good Christian. Ich sage dir ganz ehrlich, dass ich als junger Mann in meinen späten Teenagerjahren und frühen 20ern wirklich ein sehr guter Christ sein wollte. I loved God and I loved Jesus and I just wanted to be a good Christian that pleases God. Ich liebte Gott und ich liebte Jesus und wollte einfach ein guter Christ sein, der Gott wohlgefällig ist. But I lived the most frustrated Christian life that you can imagine. Aber ich lebte das frustrierendste Christenleben, das du dir vorstellen kannst. Because I've already told you, I lived in Romans chapter 7, always doing the things I don't want to do and not doing the things I want to do. Ich habe dir ja schon gesagt, dass ich in Römer 7 lebte und immer die Dinge tat, die ich nicht tun wollte und die Dinge nicht tat, die ich tun wollte. So I lived in a mixture of guilt and shame and condemnation. Grab him some mercy again. Ich lebte in einer Mischung aus Schuld, Scham und Verdammnis, um dann wieder nach etwas Barmherzigkeit zu greifen. Und dann hoffte ich, dass Gott barmherzig sein würde, weil ich dasselbe wieder tat. I was angry again, but I should have been patient. Ich war wieder wütend, obwohl ich hätte geduldig sein sollen. And then I remember I reread 1 John 5 and I thought John doesn't even know what he's talking about. Ich erinnere mich, wie ich Johannes 5 noch einmal las und mir dachte, dass Johannes gar nicht wusste, wovon er sprach, als er sagte, his commandments are not hard to keep, they're a heavy burden, they're very heavy burden. Seine Gebote sind nicht schwer zu halten, sie sind keine schwere Last. Sie waren für mich eine schwere Last. Remember the entire context that we've read so far. Denke an den gesamten Kontext, den wir bisher gelesen haben. John is talking about the commandment is very, very simple. Johannes spricht darüber, dass die Gebote sehr, sehr einfach sind. Believe in Jesus, you've already done that. That wasn't very complicated. Glaube an Jesus, das hast du schon getan. Das war nicht sehr kompliziert. You heard the gospel and you said, okay, I believe that. Du hast das Evangelium gehört und gesagt, okay, ich glaube es. And when you heard the gospel, you got the faith so that you can believe it. So what was so complicated about that? Als du das Evangelium gehört hast, hattest du den Glauben, es zu glauben. Was war daran so kompliziert? And then remember, now there was only one commandment left. Dann erinnere dich daran, dass es jetzt nur noch ein Gebot gibt. And that commandment is to let God love you every single day of your life. Dieses Gebot lautet, lass dich von Gott jeden einzelnen Tag deines Lebens lieben. But what's so hard about that? Was ist daran so schwer? It just takes a little time and a little pleasure. Es braucht nur ein bisschen Zeit und ein bisschen Freude. Yeah, you just have to learn to be a person that enjoys pleasure. Ja, du musst lernen, ein Mensch zu sein, der Spaß an der Freude hat. But most people enjoy pleasure. Die meisten Menschen mögen Spaß. So now the only thing is a little time to every day meditate and just bathe in the deep love of God for you. Das Einzige, was du brauchst, ist ein bisschen Zeit, um jeden Tag zu meditieren und einfach die tiefe Liebe Gottes zu dir einzuatmen. And once you do that, you're going to overflow. Wenn du das machst, wirst du überfließen. Now that love that is full in your heart, that you're so full of, it's going to flow to the others. Dein Herz wird so sehr von dieser Liebe erfüllt sein, dass sie nun auch zu anderen fließt. And that's what John has been teaching for the last three chapters. Genau das lehrt Johannes in den letzten drei Kapiteln. No wonder he says his commandments are not heavy, because they really are not heavy. Kein Wunder, dass er sagt, dass seine Gebote nicht schwer sind, denn das sind sie wirklich nicht. It's not hard to let God love you unless you have something very seriously wrong with you. Es ist nicht schwer, sich von Gott lieben zu lassen, es sei denn, mit dir stimmt etwas ganz und gar nicht. But it shouldn't be difficult. Aber es sollte nicht schwer sein. And remember, this is love, not that we love, but that he loved us first. Vergiss nicht, das ist die Liebe. Nicht, dass wir geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat. Last year I was in another country in Europe. Letztes Jahr war ich in einem europäischen Land. And a woman came to me. And we happened to sit together at the lunch table or the dinner table. Eine Frau kam zu mir und wir saßen zufällig am Mittag- oder Abendbrottisch zusammen. And she told me a story that is one of my favorite testimonies so far. Sie erzählte mir eine Geschichte, die zu meinen bisherigen Lieblingszeugnissen gehört. Her husband and this woman is pregnant with the fourth child now, so they have a family. Sie und ihr Mann waren mit ihrem vierten Kind schwanger. Sie haben also eine Familie. And she said to me, my husband was raised in a totally strong religious environment. Sie sagte zu mir, mein Mann ist in einem sehr stark religiösen Umfeld aufgewachsen. And he was so messed up that for 10 years he went to Christian counseling. Und er war so verkorkst, dass er 10 Jahre lang zu christlicher Seelsorge ging. After 10 years the Christian counselor said to her husband. Nach 10 Jahren sagte der christliche Seelsorger zu ihrem Mann. Sir, I'm sorry, but there is nothing we can do anymore to help you. We've done everything. Es tut mir leid, aber ich kann nichts mehr tun, um dir zu helfen. Ich habe schon alles getan. There's only one last thing I can do. Es gibt nur noch eine letzte Sache, die ich tun kann. To advise you to listen to Reinhard Hitler. Ich rate dir, Reinhard Hitler anzuhören. And the guy researched me on the YouTube and he became free. Der Mann suchte auf YouTube nach mir und wurde frei. He became part of my mentoring. And he even graduated from our school of the prophetic and supernatural. Er wurde Teil meines Mentorings und machte sogar einen Abschluss an unserer Schule des prophetischen und übernatürlichen. You see, the commandments of God are only hard if you live in religion. Du siehst, die Gebote Gottes sind nur schwer, wenn du religiös bist. But if you don't live in religion, it's not very hard. Wenn du nicht religiös lebst, sind sie nicht sehr schwer. I think we need to continue tomorrow. Ich denke, wir sollten morgen weitermachen. I'll see you tomorrow. Bis morgen.